ein genutsamer und höchst schätzbarer Lohn. Erlaubest du mir nun, dich ewig zu verehren? So ist mein Herz vergnügt und wird sonst nichts begehren. Siehst du das Meine denn für Summen der Hand, als wenn es das, was du an mir getan, durch so was Schlechtes nur bemüht zu vergelten? Und nein, ich wäre höchst so schild, brächt ich nicht lebenslang das Leben, welches du mir bloß erhalten hast, mit dir. Geschenk besondere